Zehnte Szene. Oh, mein Geliebter, du lebst! Lass mich! Du kennst mich nicht mehr. Ich bin so glücklich. Ich habe dich wieder, Karl. Karl? Mein Karl? Du lebst! Nein, dein Karl ist tot. Dein Karl war ein guter Mensch. Sieh mich an! Ich bin ein Räuber und Mörder. Räuber? Mörder? Du? Karl! Oh Gott, was habe ich getan? Weg! Geht alle weg von mir! Ich gehe nicht weg. Ich habe den guten Karl geliebt und ich liebe auch den Räuber Karl. Niemand kann mich lieben. Ich tue es. Für immer. Ist das wahr? Oh, Amalia, alles wird gut. Ich verlasse die Räuber und wir fangen ein neues Leben an. Moore, du hast versprochen, dass du bei uns bleibst. Ja, aber seht ihr denn nicht? Amalia ist wieder bei mir. Ich kann glücklich werden. Du hast es bei Roller geschworen. Du musst bleiben. Ich Idiot. Ich habe geglaubt, dass ich glücklich werden kann. Karl! Vergiss mich, Amalia. Es gibt keinen Weg zurück. Dann will ich nicht mehr leben. Töte mich, Karl. Nein, nie. Dann tut ihr es. Was ist? Will mir keiner helfen? Keiner? Halt! Keiner von euch tut es. Wenn einer meine Geliebte tötet, dann nur ich selbst. Wie dumm ich war. Ich habe gedacht, ich kann Räuber sein und trotzdem ein guter Mensch bleiben. Jetzt sind alle tot. Mein Vater und meine geliebte Amalia. Wegen mir. Ich kann nur noch eines machen. Die Polizei zahlt 1000 Goldstücke, wenn mich einer zu ihr bringt. Gestern habe ich mit einem armen Mann gesprochen. Er hat 11 Kinder und nichts zu essen. Dem Mann kann ich helfen.